Eskalationsstufen. Ein Symptom macht zwar den Menschen heil, indem es im Körper das im Bewusstsein Fehlende verwirklicht, doch kann dieser Umweg das Problem nicht endgültig lösen. Denn im Bewusstsein bleibt der Mensch so lange unheil, bis er den Schatten integriert hat. Dabei ist das körperliche Symptom ein notwendiger Umweg, aber niemals die Lösung. Der Mensch kann allein in seinem Bewusstsein lernen, reifen, erfahren und erleben. Auch wenn für solche Erfahrungen der Körper eine notwendige Voraussetzung darstellt, so sollte man sich dennoch eingestehen, dass der Wahrnehmungs- und Verarbeitungsprozess im Bewusstsein geschieht. So erleben wir beispielsweise Schmerz ausschließlich im Bewusstsein, nicht im Körper. Der Körper dient auch in diesem Falle lediglich als Medium, um Erfahrung auf dieser Ebene zu vermitteln. Dass der Körper dazu letztlich nicht einmal zwingend ist, sieht man deutlich am Phantomschmerz, also dem Phänomen, dass Amputierte in nicht mehr vorhandenen Gliedteilen Schmerz empfinden. Es erscheint uns wichtig, trotz der engen Wechselwirkung zwischen Bewusstsein und Körper, diese beiden Instanzen gedanklich sauber zu unterscheiden, wollen wir den Lernprozess im Kranksein recht verstehen. Bildlich gesprochen ist der Körper ein Ort, in dem ein von oben kommender Prozess einen Tiefpunkt erreicht und deshalb umschlägt, um in die Gegenrichtung wieder nach oben zu steigen. Ein nach unten fallender Ball braucht den Widerstand eines materiellen Bodens, um wieder nach oben springen zu können. Bleiben wir bei dieser Oben-Unten-Analogie, so sind es die Bewusstseinsprozesse, die in die Körperlichkeit sinken und fallen, um hier ihre Umpolung zu erfahren und wieder in die Sphäre des Bewusstseins aufsteigen zu können. Jedes archetypische Prinzip muss sich für den Menschen bis in die Leiblichkeit und materielle Erscheinung verdichten, um für ihn wirklich erfahrbar und begreifbar zu werden. Doch in der Erfahrung verlassen wir bereits wieder die materielle und körperliche Ebene und erheben uns ins Bewusstsein. Jeder bewusste Lernschritt schenkt einer Manifestation ihre Berechtigung und erlöst sie gleichzeitig wieder aus ihrer Notwendigkeit. Konkret auf Krankheit bezogen heißt dies, dass ein Symptom das Problem nicht auf der Körperebene lösen, sondern nur die Voraussetzung für einen Lernschritt leisten kann. Jedes Körpergeschehen vermittelt Erfahrung. Wie weit aber die Erfahrung in die Bewusstheit reicht, ist im Einzelfall nicht vorhersagbar. Auch hier gelten die gleichen Gesetze wie bei jedem Lernprozess. So ist es zwar nicht vermeidbar, dass ein Kind bei jeder Rechenaufgabe, mit der es sich auseinandersetzt, etwas lernt, doch es bleibt offen, wann das dahinterstehende mathematische Prinzip als solches endgültig begriffen wird. Solange das Kind das Prinzip noch nicht begriffen hat, wird es dazu tendieren, jede einzelne Aufgabe als Leid zu empfinden. Erst das Begreifen des Prinzips, des Inhalts, befreit auch die Aufgaben, die Form, vom Beigeschmack des Leides. Analog hierzu stellt auch jedes Symptom eine Aufforderung und eine Möglichkeit dar, das eigentliche, dahinterstehende Problem zu sehen und zu begreifen. Geschieht dies nicht, weil man beispielsweise völlig in der Projektion steckt und das Symptom als eine zufällige, funktional bedingte Störung betrachtet, so werden sich die Aufforderungen zu begreifen nicht nur fortsetzen, sondern auch ihre Intensität erhöhen. Dieses Kontinuum von der sanften Aufforderung bis zum harten Druck nennen wir Eskalationsstufen. Jede Stufe stellt eine Erhöhung der Intensität dar, mit der das Schicksal den Menschen auffordert, seine gewohnte Sichtweise in Frage zu stellen und etwas bisher Verdrängtes bewusst zu integrieren. Je höher dabei der eigene Widerstand ist, umso höher wird der Druck des Symptoms. 7 Eskalationsstufen lassen sich dabei unterscheiden. Diese Einteilung soll nicht als ein absolutes, starres System verstanden werden, sondern als ein Versuch, die Idee der Eskalation anschaulich zu machen. Erstens, psychischer Ausdruck, Gedanken, Wünsche, Fantasien. Zweitens, funktionale Störungen. Drittens, akute körperliche Störungen, Entzündungen, Verletzungen, kleine Unfälle. Viertens, chronische Störungen. Fünftens, unheilbare Prozesse, Organveränderung, Krebs. Sechstens, Tod durch Krankheit oder Unfall. Und siebtens, angeborene Missbildungen und Störungen, Karma. Bevor ein Problem sich im Körper als Symptom manifestiert, meldet es sich in der Psyche als Thema, Idee, Wunsch oder Fantasie. Je offener und aufgeschlossener ein Mensch für seine Impulse aus dem Unbewussten ist und je mehr jemand bereit ist, solchen Impulsen Raum zu geben, umso lebendiger und unorthodoxer wird der Lebensweg des Menschen sein. Folgt jedoch ein Mensch sehr klaren Vorstellungen und Normen, so kann er sich solche Impulse aus dem Unbewussten nicht leisten, denn sie stellen Bisheriges in Frage und setzen neue Prioritäten. Ein solcher Mensch wird deshalb jene Quelle, aus der die Impulse gewöhnlich entspringen, in sich verschließen und mit der Überzeugung leben, dass er solche Probleme nicht kenne. Dieser Versuch, sich im psychischen Bereich unempfindlich zu machen, fordert bereits den ersten Eskalationsschritt heraus. Man bekommt ein Symptom. Klein, harmlos, aber treu. Damit hat sich ein Impuls verwirklicht, obwohl die Verwirklichung verhindert werden sollte. Denn auch der psychische Impuls will umgesetzt, das heißt gelebt werden, um bis in die Stofflichkeit hinabzusteigen. Geschieht diese Umsetzung nicht freiwillig, so gelingt sie dennoch über den Umweg der Symptombildung. An diesem Punkt kann man die immer gültige Regel gut erkennen, dass jeder Impuls, dem man die Identifikation entzieht, scheinbar von außen wieder auf uns zukommt. Nach den funktionalen Störungen, mit denen man nach anfänglichem Wehren meistens bald zu leben lernt, treten vor allem die akut entzündlichen Symptome auf, die sich je nach Problemlage fast überall im Körper ansiedeln können. Der Laie erkennt diese Symptome gut an der Nachsilbe Itis. Jede entzündliche Erkrankung stellt eine ganz aktuelle Aufforderung dar, etwas zu begreifen und will, wie wir im zweiten Teil ausführlich darstellen, einen unbewussten Konflikt sichtbar werden lassen. Gelingt diese Absicht nicht, schließlich ist unsere Welt nicht nur Konflikt, sondern auch infektionsfeindlich, so wandeln sich die akuten Entzündungen in eine chronische Form, erkennbar an der Nachsilbe Ose. Wer die aktuelle Aufforderung zur Wandlung nicht versteht, handelt sich einen dauerhaften Ermahner ein, der bereit ist, ihn über lange Zeit zu begleiten. Chronische Prozesse tendieren dazu, langsam irreversible körperliche Veränderungen einzuleiten, die man dann als unheilbare Krankheiten bezeichnet. Diese Entwicklung führt früher oder später zum Tod. Hier mag der Einwand naheliegen, dass schließlich jedes Leben mit dem Tod endet und der Tod deshalb nicht als Eskalationsschritt in unser Thema passt. Doch man sollte nicht übersehen, dass der Tod immer auch Informationsträger ist, da er am eindrucksvollsten den Menschen an die einfache Wahrheit erinnert, dass alles materielle Dasein Anfang und Ende besitzt und es darum unklug ist, sich daran festzuklammern. Die Aufforderung des Todes lautet immer: Loslassen. Loslassen von der Illusion der Zeit und loslassen von der Illusion des Ichs. Der Tod ist ein Symptom, da er Ausdruck der Polarität ist, und er ist heilbar, wie jedes Symptom, durch Einswerdung. Mit dem letzten Eskalationsschritt der angeborenen Störungen und Behinderungen mündet das Ende der Geraden wieder in ihren Anfang. Denn was man bis zu seinem Tode nicht begriffen hat, nimmt das Bewusstsein als Problem mit in die nächste Inkarnation. Wir berühren hiermit ein Thema, das in unserer Kultur noch nicht zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Es ist zwar hier nicht der geeignete Ort, die Lehre der Reinkarnation zu diskutieren, doch wir können es schwer vermeiden, unser Bekenntnis zur Reinkarnation hier zu erwähnen, da sonst unsere Darstellung von Krankheit und Heilung in einigen Fällen nicht mehr nachvollziehbar wäre. Denn vielen erscheint das inhaltliche Konzept der Krankheitssymptome sowohl auf Kinderkrankheiten als auch besonders auf angeborene Störungen unanwendbar zu sein. Hier mag die Lehre der Reinkarnation das Verständnis erleichtern. Wobei wir allerdings in die Gefahr geraten, in früheren Leben die Ursachen für die jetzige Erkrankung zu suchen, doch ein solches Unternehmen führt genauso in die Irre wie die Ursachensuche in diesem Leben. Dennoch haben wir gesehen, dass unser Bewusstsein die Vorstellung von Linearität und Zeit benötigt, um auf der polaren Daseinsebene Abläufe betrachten zu können. In diesem Sinne ist auch die Idee von früheren Leben eine notwendige und sinnvolle Art, den Lernweg des Bewusstseins zu betrachten. Ein Beispiel soll diesen Zusammenhang illustrieren. Ein Mensch erwacht am Morgen eines beliebigen Tages. Es ist für ihn ein neuer Tag und er beschließt, diesen Tag so zu gestalten, wie er es will. Unbeeindruckt von dieser Absicht erscheint jedoch bereits am Morgen der Gerichtsvollzieher und fordert Geld zurück, obwohl unser Mensch nachweisbar an diesem Tage noch keinen Pfennig ausgegeben oder geliehen hat. Wie sehr unser Mensch über dieses Ereignis erstaunt ist, hängt davon ab, ob er bereit ist, seine Identität auf all die Tage, Monate und Jahre auszudehnen, die diesem Tag vorausgingen, oder ob er sich nur mit dem heutigen neuen Tag identifizieren will. Im ersten Fall wird er sich weder über den Gerichtsvollzieher wundern, noch erstaunt sein über seine körperliche Beschaffenheit und andere Lebensumstände, die er an diesem neuen Tag antrifft. Er wird begreifen, dass er den neuen Tag nicht nur so gestalten kann, wie er es will, da die bisherige Kontinuität trotz der Unterbrechung durch Nacht und Schlaf auch in diesen neuen Tag hineinreicht. Sollte er die Unterbrechung der Nacht als Anlass nehmen, sich nur noch mit dem neuen Tag zu identifizieren und den Bezug zum bisherigen Weg verloren haben, so müssen all die erwähnten Manifestationen als große Ungerechtigkeiten und als zufällige und willkürliche Durchkreuzungen seiner Absichten erscheinen. Man ersetze in diesem Beispiel den Tag durch ein Leben und die Nacht durch Tod. So wird der Unterschied für das Weltbild deutlich, der durch die Anerkennung oder Leugnung der Reinkarnation entsteht. Reinkarnation vergrößert die Dimension der Betrachtung, weitet den Blick und macht daher das Muster besser erkennbar. Benutzt man sie aber, wie es häufig geschieht, nur dafür, die angeblichen Ursachen weiter nach hinten zu schieben, so missbraucht man sie. Wenn aber den Menschen bewusst wird, dass dieses Leben nur ein winziger Ausschnitt aus seinem Lernweg ist, so wird es leichter, die sehr unterschiedlichen Ausgangspositionen, in denen Menschen ihr Leben beginnen, als gesetzmäßig und sinnvoll zu erkennen, als bei der Hypothese, dass jedes Leben als einmaliges Dasein durch zufällige Mischung genetischer Vorleistungen entsteht. Für unser Thema genügt es, sich bewusst zu machen, dass der Mensch zwar mit einem neuen Körper, aber mit einem alten Bewusstsein auf die Welt kommt. Der mitgebrachte Bewusstseinsstand ist Ausdruck der bisherigen Lernerfahrung. Somit bringt der Mensch eben auch seine spezifischen Probleme mit und benutzt dann die Umwelt, diese zu realisieren und zu bearbeiten. Ein Problem kann in diesem Leben nicht entstehen, sondern lediglich sichtbar werden. Wohlgemerkt, Probleme entstanden natürlich auch nicht in früheren Inkarnationen, denn Probleme entstehen überhaupt nicht im formalen Bereich. Probleme und Konflikte sind wie Schuld und Sünde unverzichtbare Ausdrucksformen der Polarität und somit a priori da. In einer esoterischen Unterweisung fanden wir einmal den Satz: Schuld ist die Unvollkommenheit der unreifen Frucht. Ein Kind steckt genauso tief in der Problemhaftigkeit und Konflikthaftigkeit wie ein Erwachsener. Allerdings haben Kinder meist einen besseren Kontakt zum Unbewussten und daher auch den Mut, aufsteigende Impulse noch spontan zu verwirklichen, soweit die klugen Erwachsenen ihnen dazu Raum lassen. Mit dem Älterwerden nimmt meist die Abtrennung vom Unbewussten zu und damit auch die Erstarrung in den eigenen Normen und Lebenslügen, wodurch die Anfälligkeit für Krankheitssymptome selbstredend mit zunehmendem Alter auch zunimmt. Doch grundsätzlich ist jedes Lebewesen, das an der Polarität teilhat, unheil und damit auch krank. Das gilt ebenso für die Tiere. Doch zeigt sich auch hier deutlich die Korrelation von Krankheit und Schattenbildung. Je geringer die Differenzierung und damit die Verstrickung in die Polarität, umso geringer ist die Krankheitsanfälligkeit. Je mehr sich ein Lebewesen in die Polarität und damit in die Erkenntnisfähigkeit entwickelt, umso anfälliger wird es für Krankheit. Menschsein ist die höchst entwickelte Form der Erkenntnisfähigkeit, welche uns bekannt ist, und damit erlebt der Mensch die Spannung der Polarität am stärksten. Entsprechend findet auch die Krankheit im Menschenreich ihre höchste Bedeutung. Die Eskalationsstufen der Krankheit sollten einen Eindruck vermitteln, wie eine Aufforderung ihren Druck stufenweise erhöht und intensiviert. Es gibt keine großen Krankheiten oder Unfälle, die plötzlich aus heiterem Himmel kommen, sondern nur Menschen, die zu lange krampfhaft an einen heiteren Himmel glauben. Wer sich aber nicht täuscht, der kann nicht enttäuscht werden.